20 Uhr, guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Bewölkt, gebietsweise Regen, Schneefallgrenze bei 800 Meter, gelegentlich Nebel und Sturmböen. Temperaturen tagsüber 7, nachts gegen 0 Grad. Morgen erst freundlicher, gegen Abend Regen, am Mittwoch nur Regen. Heitere Aussichten. Frau Pfeiffer, Sie haben Ihre Küche beim Küchenhaus in Rölzheim gekauft. Warum gerade dort? Ja, die haben nicht nur eine wundervolle Küchenausstellung mit den besten Markenküchen, die fertigen auch alles andere, vom Fußboden bis zur Decke. Wie, Sie meinen, Ihr Innenausbau ist auch vom Küchenhaus? Ja, die erfahrenen Schreinermeister vom Küchenhaus in Rülsheim haben alles nach meinen Wünschen gestaltet. Donnerwetter. Dann zu MFB-Möbel in Rülsheim. Dem Küchenhaus für Leute mit Stil. Wann lässt du die Disco-Sausen für eine Ausstellung? Ist ja keine gewöhnliche Ausstellung, Sag Papi. Bloß, du tust endlich mal was für deine Bildung. Nee, für mein Image. Hey, hey, bleib ruhig auf dem Teppich. Genau da will ich ja hin. Was? Wie wo? Na, zur Orient-Teppich-Ausstellung bei Peter Renz in Schramberg. Oder glaubst du, der Fetzen in meinem Zimmer wird schöner, wenn man ihn scharf anschaut? Hey, hey, und wer soll das bezahlen? Na du? Glaub bloß nicht, dass ich dir einen echten Perser kaufe. Quatsch, Perser, den kannst du dir zulegen. Ich stehe auf flippige Nomaden. Nomaden? Wo gibt's die? Hab ich doch eben gesagt, bei der großen Orient-Teppich-Ausstellung bei Peter Renz in Schramberg. Okay, okay. Fein, fein, Alterchen. Windschutzscheibe kaputt? Das kann jedem mal passieren. Kein Problem für uns, die Autoglas-Profis, jetzt neu in Offenburg. Wir montieren Ihre neue Windschutzscheibe sofort. Egal welchen PKW, LKW oder Bus Sie fahren. Die Autoglas-Profis in Offenburg, Englerstraße 9. Profis mit Erfahrung und mit Zeit für Sie. Der liebliche Roman. Voller Erwartung himmelte Veronika den Jungen, aller Orten umschwärmten Forstinspektor an. Der nahm ihre apfelblütenweiße, zierliche Hand und führte sie ganz behutsam wieder und immer wieder über sein Geschlechtsmerkmal. Und jetzt mit Gummi, forderte er Veronika auf. Die hatte gut aufgepasst und fiel anschließend mehr und mehr. Mach's mit Gummi. Gib AIDS keine Chance. 20 Uhr und 3 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Lahr. Baustelle 3 Kilometer Stau. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Montagabend, Nachtschwärmerzeit. Jetzt geht's los! Okay, heute haben wir wieder zwei Gewinnspiele. Dann habe ich noch zwei, drei Gutscheine zu verlosen, die in Rottweil übrig geblieben sind. Und jede Menge Tabmusik. Speise. Immer gut gelaunt. Schau nur mal, wie Suleiman über alles staunt. Oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh. Oh, sieht das schön aus. Oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh, gucke mal, oh. Oh, gucke, oh. Oh, sieht das schön aus. Nicht, dass einer denkt, mir gibt's was geschenkt. Nicht, dass einer denkt, mir gibt's was geschenkt. Alles auf der Welt kostet Geld. Alles auf der Welt kostet Geld. Schon am nächsten Morgen beim ersten Tageslicht. Hey, Akaua Suleiman. Sieht Suleiman die Ware an und sagt: Ich will das nicht. Hey, Akaua Suleiman. Das Schiff setzt seine Segel, verlässt das Sulai-Land. Hey, Akaua Suleiman. Der Sulai-Häuptling freut sich und legt sich an den Strand. Hey, Akaua Suleiman. Suleiman ist glücklich. Ja, er freut sich sehr. Und dann ruft der Suleiman den Dampfer hinterher. Nu hau ab, du! Nu hau ab, du! Nu hau ab, hau du ab, du! Nu hau ab mit deinem Gelumpen! Nu hau ab, du! Nu hau ab, du! Hau ab, du! Hau ab, du! Hau ab jetzt mit deinem Gelumpen! Buga waga ya, Suleiman hat da. Buga waga ya, Suleiman hat da. Habatankaya, pasada. Habatankaya, pasada. Ugamagaya, Sulaimanata. Ugamagaya, Sulaimanata. Habatankaya. Ganz orientalische neuen Prinzen auf der neuen CD. Pasada. Haha. Now here's what I want you all to do. Hier ist die 100,4. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Hussa, hussa, ho! I wanna rock the place. Can we take it to the max? sometimes when you get that feeling, you gotta take the music and feel the healing. Der Beat kommt mal total gut rüber. 20 Uhr und 11 Minuten, heute Montagabend. Da muss ich erstmal ein paar Grüße loswerden, die mir beharrlich schreiben hier. Und zwar, da gibt es einen Charlie 2000 Fanclub in der JVA Jugendvollzugsanstalt Rottenburg. Die grüße ich von hier. Dann geht ein Gruß in die Schweiz. Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir so weit kommen. Der Karl Schwindler aus Wattwil in der Schweiz. Hallo. Dann grüße ich den Rambo in Sindelfingen, der ist zurzeit gerade im Krankenhaus. Und da könnte ich jetzt gerade eine Stunde weitermachen hier. Disco Radio Action! Action! Radio Action. We'll be right back. super stark. Und wenn ich euch sage, nach wenn man das den Song schon mal vor 10 Jahren gab, macht nichts, kommt alles wieder frisch raus. Das, was jetzt gerade hier läuft, ist echter, kerniger, gesunder Rap. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Das wollte man doch schon lange wieder hören, und zwar live. Das können wir jetzt. Am kommenden Samstag. Der Godfather of Rap Festival. In der Superdisco Hurricane in Kiel, Sundheim. In der Grenzstadt Kiel. Da kommt nämlich Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang und Curtis Blow live. Der Godfather of Rap. Am kommenden Samstag. Einlass ab 21 Uhr. Showtime gegen 23 Uhr. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Like a jungle sometimes, it makes me wonder how. Ah, this is Grandmaster Flash. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't down, can't make the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Grandmaster Flash, Mel Mail, das sind die reinsten Akrobaten. Der Scratch, der macht alles. Und die sind live da am kommenden Samstag in der Superdisco Hurricane Kiel Sundheim am 7. November. Mit Grandmaster Flash. Der Godfather of Rap, Kartenvorbestellungen Tag und Nacht unter 07-242-5659. Tag und Nacht Kartenvorbestellungen. Everybody, das ist Curtis Blow. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the words. Der Godfather of Rap und mein Band spinnt dabei, das macht aber gar nichts. So viel Rap halten die gar nicht aus, die Bänder heutzutage. Übrigens, anschließend kommt unser Gewinnspiel Nachtschwärmer, also aufgepasst. She runs off to them to Japan. That's the break. Der Godfather of Rap. Einzigartig, sensationell. Kommt nie mehr vor, dass drei Rap-Gruppen auf einem Schlag zusammen sind. Direkt aus USA. Und jetzt sollte das okay. Games Channel kommen, aber das fährt nicht an. Unser Gewinnspiel für Nachtschwärmer. Jetzt kommt wieder nix und fünf Interpreten werden gesucht. Und jede Wette, dass ihr die Songs alle kennt, da bin ich mir ganz sicher. Aufgepasst! Just fantasy. super Rollover Down. Unser Gewinnspiel gerade 20.27 Uhr. Ja, okay. Aber jetzt habe ich schon weit, weit, weit über 5 Titel gebracht. Mir hätte es so gefallen, ja. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. Ruf mich an, Nachtschwärmer. Meldet euch hier. Erhebt eure Arme! Wo laufen Sie denn? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome! Und hier ist nochmal unsere Telefonnummer zum Wiederholen. Das ist die neue Telefonnummer von Radio Ladies First. 07229 30 77 30. Genau, das ist sie. Take me now, baby, as I am. Pull me close. You understand, this fire's hunger is the fire I breathe. Love is the blanket on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hands, come undercover. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because Also, ich glaube, dieser Song läuft hier bei Radio Ladies First am meisten von allen Sendern. Tag und Nacht, Because Tonight. Jetzt habe ich den Thomas dran aus Mannheim, er ist 24. Thomas. Ja, hallo. Ich sage Hallo nach Mannheim. Hallo. Und wir hören jetzt da. Ich habe erkannt Deep Purple, dann Eric Clapton, Rainbow, Queen, zweimal ZZ Top, Joan Jett, Kiss und nochmal Bon Jovi. Richtig, jawohl. Echter Nachtschwärmer Meistershalt. Bleibst du dran, Thomas? Du kriegst eine CD. Wunderbar, super, toll. First Finance, eine Initiative von Radio Ladies First. First Finance verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14544 07222 14544. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine Rechtsschutzversicherung für sagenhaft günstige 278,60 Mark im Jahr. Und ich weiß auch schon, was ich meinem Schnucki zu Weihnachten schenke. Einen Camcorder. Ich weiß, da gibt es 4 Systeme und keiner weiß, welches das bessere ist. Und welches mit dem Camcorder meines Schwagers kompatibel ist. Und welche Bänder man am besten nimmt. Aber Frau kann sich ja schließlich informieren. Und zwar am 4. November bei Radio Ladies First. Ab 20 Uhr gibt's von BASF alle Infos über Camcorder. Damit Schnucki sich an Weihnachten freut. Am 4. November reinhören bei Radio Ladies First. Nicht Schnucki sagen. 20:34 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. A5 Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Offenburg und Laar, Baustelle 1 Kilometer Stau. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt. Na egal, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Charlie, dreh noch mal den Plattenteller, mach noch mal die Lichter schneller. Disco Charlie, immer lacht er und ist vergnügt. Ein anderer hätte längst schlapp gemacht, doch er ist fit die ganze Nacht. Drum sind wir auch geblieben beim Disco Charlie. Uhr, Montagabends, Nachtschwärmerzeit. Oh, In your mind. 20.40 Uhr und gestern hatte ich hier eine Platte gebracht, das war so der Geheimtipp der Woche. Darf ich nochmal kurz anspielen? Ganz kurz! Da hebt ihr ab. Techno-Spezial. Super, nur kurz angespielt. Wahnsinn. Da bleibt ja die Luft weg. I'm make fun. Your talk is cheap. You're not a man. You're throwing stones at your hands. When they say the sky's the limit, and to me this really do. But my friend, you have seen nothing. Just wait till I get do. You never ever worry, and you never. Michael Jackson Spezial. 20:50 Uhr. Nachtwandler kennt ja die Rosalie. Ich auch nicht, aber die kommt zur Bank, um einen 100-Mark-Schein auf ihr Sparkonto einzuzahlen. Der Schein ist leider nicht echt, bedauert der Bankbeamte. Hilfe, schreit Rosalie laut, ich bin vergewaltigt worden. Charlie 2000. Unser zweites Gewinnspiel für heute. Und wie wär's anders? Da kommt natürlich wieder ein Mix, ganz klar. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Analoge schmeißt die Ottel an. Und los geht's. something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look, the look of love. Ja, Nachtschwan, das war alles meine Hits, da sind wir drauf ausgeflippt. Hier ist unser Gewinnspiel. Nach einem verdammt harten Ritt. Ein verdammt gutes Programm. Uhr und 2 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage A5, Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Offenburg und Lahr, Baustelle 1 Kilometer Stau. Im Ortsnetz Königsbach-Stein-Enzkreis ist der Notruf 110 ausgefallen. In Notfällen das Polizeirevier Pforzheim-Nord anrufen. Astrologie, jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First, Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid antwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Gewerbliche Räume 140 Quadratmeter in Hügelsheim, Nähe Baden-Baden, zu vermieten. Informationen unter 07-229-50-51. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo Aachen, das Möbelhaus mit den supergünstigen Preisen. Knackig, saftig, aromatisch. Aromaobst aus dem Vogelparadies Pfalz. Aromaobst aus erster Hand. Aromaobst aus umweltschonendem, integriertem Anbau. Genussreif geerntet, baumfrisch. Aromaobst für Leute mit Geschmack. Achten Sie auf die gelb-roten Aroma-Obstschilder bei Direktvermarktern, auf Wochenmärkten und in Obstfachgeschäften. Frau Pfeiffer, Sie haben Ihre Küche beim Küchenhaus in Rülsheim gekauft. Warum gerade dort? Tja, die haben nicht nur eine wundervolle Küchenausstellung mit den besten Markenküchen, die fertigen auch alles andere, vom Fußboden bis zur Decke. Wie, Sie meinen, Ihr Innenausbau ist auch vom Küchenhaus? Ja, die erfahrenen Schreinermeister vom Küchenhaus in Rülsheim haben alles nach meinen Wünschen gestaltet. Donnerwetter. Dann zu NFB-Möbel in Rülsheim. Dem Küchenhaus für Leute mit Deal. Der liebliche Roman. Voller Erwartung himmelte Veronika den Jungen aller Orten umschwärmten Forstinspektor an. Der nahm ihre apfelblütenweiße zierliche Hand und führte sie ganz behutsam wieder und immer wieder über sein Geschlechtsmerkmal. Und jetzt mit Gummi, forderte er Veronika auf. Die hatte gut aufgepasst und fiel anschließend mehr und mehr. Mach's mit Gummi, gib AIDS keine Chance. Say no to- und jetzt kommt die Auflösung unseres Gewinnspiels. And say yes to a whole lot more. Anybody else is just a... Ruf mich an! Das ist die neue Telefonnummer von Radio Ladysfirst. 07-229-30-77-30. Die wisst ihr schon längst, oder? 07-229-30-77-30. Da gehe ich jetzt gar nicht gern rein, aber ich muss. Ich habe nämlich die Christiana dran aus Zimmern auf Rottweil. Hallo, Nachtschwärmerin, 23 Jahre jung und sie weiß die Lösung, oder? Ich hoffe. Mal sehen, mal hören. Also ich habe Billy Ocean. Ja. Sailor Dane. Genau. ABC. ABC. Kajagoogoo. Richtig. Und die Pet Shop Boys. Genau, da waren ein paar Sachen mehr dabei, wie Sascha. Ja, das 5 reichen, ne? Genau, das reicht mir. Wunderbar, super. Simon auf Rottweil hat eine CD gewonnen. Bleib bitte dran, Christiana. Super! Ja, ja, da sind gewonnen! Juhu! Bist die Siegerin! Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Ja, jetzt habe ich was mit Auflegen hier. Das am Montag um 21.12 Uhr, was? Tarzan ist wieder da! Sofort wieder gegengesteuert. Das war nicht, die Christiana, sondern die Christina, habe ich falsch gesagt. So, Yellow sind wieder ins Studio gegangen. Wir haben was gemacht. Aber nicht das. Das kennen wir schon, wie? Aber das wurde ein bisschen geändert. We'll be right back. Meine Zeit ist heute wieder so bemessen, Nachtschwärmer. Jetzt ganz kurz Termine von Charlie. Kommenden Samstag Altenheim bei Offenburg. Und Herrenzimmern. In der Festhalle jeweils. Da habe ich nur zwei Gutscheine übrig von unserer Veranstaltung, von unserer Live-Übertragung am 24.10. in Rottweil. Und bitte dann nur Leute anrufen, die auch aus Rottweil sind, weil eins ist ein Fitnessgutschein vom Fitnesscenter Fit-In und das andere ein Gutschein vom Musikhaus Pilawa in Rottweil, Einkaufsgutschein. Der Fitnessgutschein ist für ein Jahr ein kostenloses Training. Ist doch super, ha? Wenn ich Zeit hätte, würde ich da hingehen jetzt. Also ruf mich an, der Erste, den ich reinkriege, der bekommt das. Hier ist die 100,4. Ich bin zu sexy, für mein Hemd, zu sexy für den Hut. Zu sexy für die Brille. Vater! Wieso? Es war doch schön. Ich bin zu sexy für mich selbst. Super. Ich bin der Martin, ne? Also rein inhaltlich finde ich das total gut, wie dir das aus dem Mund rauskommt. Du machst das echt cool. Aber geht das doch auf Deutsch? Ich kann nämlich kein Französisch. Ich bin der Martin, ne? Du, das hast du schon mal gesagt. Kenn ich gar nicht, my love, ich kenn nur Olaf. Der ist bei mir im Töpferkurs. Nur der hat immer so tierisch stressige Beziehungskisten, weißt du, was ich meine? Wenn ich dich von weitem sehe, wird mir heiß und kalt. Ich will dich haben, dich benutzen und sei es mit Gewalt. Mein Treibsatz, bist mein Motor, bist mein Kraftpaket. Bist aus dem Eisen für den Schlüssel, der mein Schloss auch dreht. Was denn für ein Schloss? Martin, ja? Martin, mein Martin. Ja. Martin, mein Du, das bringt doch alles nix. Ich bin der Martin, ne? Ich finde das voll gut, wie du dich artikulieren kannst. Aber bei uns in der Männergruppe haben wir diese Problematik auch schon mal durchdiskutiert. Weißt du, du kannst mir nicht einfach einen Ballon aufblasen und dann nachher die Luft rauslassen. Ausdiskutieren. Wenn dir kalt ist, dann leih ich dir meinen Rentierpulli. Nur die Korksandalen behalte ich an, sonst krieg ich kalte Füße. Wir können noch zu mir gehen. Aber meine Mutti ist, glaube ich, noch wach. Oder gehen wir zu dir? Kannst du dir dich nicht entscheiden? Besser? Irgendwie bist du ein bisschen einsilbig. Aber ich finde es gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Was hast du gesagt? Wie hast du? Also, ich bin der Martin, ne? Ja, jetzt langt's mir aber langsam. Sag mal, hast du eine feuchte Wohnung oder warum sollen wir... Ich geh. Tschüss, du, ne? Mach's gut. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Radio, Ladies First, Radio Ladies First. Mach dir jetzt bloß keine Hektik, yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Music, yeah. Dann schalt dein Radio ein. Na, na, na, mehr. Charlie 2000 erweckt wie Medizin. Charlie 2000 kommt gut. Gut, gut, gut. Charlie 2000, er kriegt dich wieder hin. Charlie 2000 kommt gut. No more. Haha. 21.24 Uhr. Übrigens, wir kommen Samstag nach Schwemmer, bin ich selbst in Altenheim und der Dirk ist in Herrenzimmern. Eine Woche später, da bin ich dann, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, weil ich den Kalender nicht da habe, in Speichingen. Da bin ich wieder selbst oben. Midlife Crisis! Say kids, what time is it? Candy Beat, Feel Alright. Und das sage ich jetzt dann auch, weil meine letzten 3 Minuten sind wieder mal angebrochen. Habe ich ganz am Anfang noch eine Briefsendung vergessen. Da grüße ich auch den Stefan Fuisting aus Stauffenberg, das ist in Hessen. Hey, bei Gießen in Mittelhessen schreibt er da. Und wer schreiben möchte, schreibt an Radio Ladies First, Charlie 2000, 7570 Baden-Baden, Postfach. Wer noch Fragen hat zu den gespielten Platten oder sonstartiger Weise, der ruft noch an im Studio. Da ist noch eine halbe Stunde, ist doch das Telefon besetzt. Ansonsten, Nachtschwärmer verbringt die Woche recht gut. Ich hätte erst angefangen heute. Nächsten Sonntag hören wir uns wieder und nächsten Montag bei Nachtschwärmer Spezial. Oder wir sehen uns am Wochenende. Haha! Feel alright! Hat zwei, mein Schatz. Du musst nicht traurig sein. Du bist ja in Dann 20.30 Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zur Verkehrslage. Uns liegen zurzeit keine Meldungen über Verkehrsprobleme.